Hörtext 2. Zum Thema Kaufnix-Tag. Ein Tag ohne Fernseher oder ohne etwas Süßes, ohne Handy oder sogar ein Tag ohne Computerspiele. Es geht auch ohne. Vielleicht auch ein Tag ohne Einkaufen? Dafür gibt es sogar auf der ganzen Welt einen Tag, den Buy Nothing Day. Auf Deutsch heißt das Kauf-Nix-Tag. Denkt doch einmal genau darüber nach. Was ist für euch wichtig und was nicht? Kauft ihr manchmal auch nur so aus Spaß ein? Das ist das Ziel der Aktion, dass ihr da mal nachdenkt. Die Idee vom Kauf-Nix-Tag ist nicht neu. Am 25. November 1973 war der erste autofreie Sonntag. An dem Tag sollten keine Autos fahren. Die Straßen waren nur für die Menschen da. Zu Fuß, auf Rollschuhen oder auf dem Fahrrad. Seitdem gibt es immer wieder mal autofreie Sonntage. Einen Tag ohne. Es gibt vieles, was wir nicht brauchen. Jeder kann das bei sich selbst ausprobieren. An solchen Tagen wie dem 27. November, dem Kaufnix-Tag oder an jedem anderen Tag im Jahr.